lang kann das nicht sein. Wenn wir morgens aufstehen, dann sind wir ganz allein. Unsere Frauen sind so schön, die liegen fett im Bett. Dann ist die Zeit so weit und wir müssen weg. Wir sind viel zu gut. Wir sind viel zu gut. Das Leben treibt uns weiter, weil das Leben ist ein Spiel. Wenn wir manchmal Geld verlieren, dann verlieren wir viel. Wir streichen graue Mauern bunt. Wir streichen graue Mauern bunt. Im fünften Stock am Baugerüst hängt unser Superkran. Einer ist der Chef bei uns, der darf den Kran auch fahren. Wir sind viel zu gut. Wir sind viel zu gut.